Julian, der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fand vom 12. bis 16. Mai in Weißrussland, Österreich und Guinea die Veranstaltungen statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und in Massen teil. Die Redner betonten, dass die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas ein Ausdruck des absoluten Vertrauens aller Mitglieder der Partei der Arbeit Koreas und des koreanischen Volkes zu ihm sei. Die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk würden unter Leitung von Kim Jong-un stets den Sieg und Ruhm erringen.